Sommertag. Allerdings dürfte die Bochumer Kulturszene diesen Tag weniger so schön betrachten, denn heute Morgen ging ein Anruf bei der Bochumer Feuerwehr ein. Gemeldet wurde ein Großbrand im Außenlager des Schauspielhauses. Als die Einsatzkräfte aber im Gewerbegebiet Rombacher Hütte ankamen, konnten sie schon fast nichts mehr tun. Mittlerweile ist das Lager komplett ausgebrannt. Ein paar Brandnester lodern sogar immer noch und die Requisiten sind wirklich überhaupt nicht mehr zu retten. 98.5 Radio Bochum Reporterin Anita Horn ist schon den ganzen Tag für uns unterwegs und ist auf dem neuesten Stand. Anita, was gibt es momentan über die aktuelle Situation zu sagen? Ja, eine gute Nachricht gibt es. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen. Eine weitere Neuigkeit ist, das Lager wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit abgerissen, sobald alle Ermittlungen zu der Brandursache geklärt sein werden. Aber es sind auch schon neue Lagerstätten und Ausweichmöglichkeiten im Gespräch. Das verriet heute Stadtrat Hans-Georg Küppers, der auch Stadtdezernent des Schauspielhauses ist. Also wir haben schon ganz konkret, weil wir jetzt ja auch Räumlichkeiten brauchen zum Lagern und zum Malen, mit der Bugestra gesprochen. Die Bugestra hat sofort gesagt, natürlich könnt ihr von uns Räumlichkeiten haben für eine Übergang. Das ist möglich, sodass wir jetzt nicht auf der Straße stehen. Das zeigt auch ein Stück die Solidarität, die in der Stadt mit diesem Theater vorhanden ist, dass das auch ganz problemlos ging. Wir werden nicht auf der Straße stehen, sondern haben Hilfe in der Stadt. Dem Intendanten Elmar Görden vom Schauspielhaus steht jetzt noch bevor, vor seine versammelte Mannschaft zu treten. Die meisten haben zwar heute vom Feuer gehört, aber irgendwie scheint doch noch großes Chaos zu herrschen im Schauspielhaus. Wir suchen gerade, irgendwie, wo sind denn eigentlich die Bäume von Iphigenie? Die sind wahrscheinlich auch in Rauch aufgegangen, wir wissen es nicht. Und keine Ahnung, also es tut den Leuten weh, die daran gearbeitet haben. Aber man muss sagen, im Schauspielhaus brummt es auch schon wieder wie in einem Bienenstock. Also die Einstellung ist, dass alle aufstehen und an ihre Arbeit gehen, damit wir am 23. loslegen können. Was genau die Ursache für diesen riesigen Verlust, nicht nur für Bochum, sondern auch für den Rest NRWs ist, kann Dieter Hagebörling, Direktor der Feuerwehr Bochum, bisher leider nicht sagen. Man will ja verschiedene Kriterien von Seiten der Polizei ausschließen. Einmal Brandstiftung, das heißt, man muss Proben nehmen, um zu prüfen, ob da Brandbeschleuniger dabei waren. Auf der anderen Seite muss auch eine technische Kontrolle stattfinden, ob nicht in irgendeiner Weise ein technischer Defektursache war. Hagebörling rechnet frühestens am Freitag mit etwas mehr Klarheit und ersten Infos zur Brandursache. Bis dahin versucht das Schauspielhaus einen neuen Spielplan aufzustellen, damit die Premiere in 11 Tagen dann wie geplant tatsächlich losgehen kann. Danke Anita, der Kartenvorverkauf läuft also weiter und das Motto lautet ganz klar, wir werden spielen. Alles weitere und Neuigkeiten rund um die Geschichte werden Sie natürlich hier bei uns erfahren auf 98.5 Radio Bochum. My love is stronger now than you'll ever know, and I won't ever let you go. My love is wider than the ocean can be, and it's deeper than the deep blue sea. My love.